Da spielen wir die mal richtig ein. So. Jetzt würde ich ein Lied spielen, also ich cover zum größten Teil, das ist halt schlimm. Lied von Störkraft. Diese neue Störkraft-LP, die ist noch gar nicht veröffentlicht worden, aber das Lied kann trotzdem jeder. Das heißt Freunde. Freunde zu haben, die fest zu einem stehen, das ist ein Gefühl, das wird nie vergehen. Wir sind zusammen und feiern mit Bier und sie stehen im Übel fest hinter dir. Denn unter Freunden, ja, da gibt es festen Halt. Unter Freunden, nein, da wird man niemals alt. Bedrückende Stunden, die gibt es bei uns wohl, doch da hilft unser Freund der Alkohol. Scheppert, wie es auch kracht, von ihnen wirst du niemals ausgelacht. Kreuzzüge gegen die linke Gewalt, gemeinsam für den Sieg, die Fäuste geballt. Denn unter Freunden, ja, da gibt es besseren Halt. Unter Freunden, nein, da wird man niemals alt. Bedrückende Stunden, die gibt es bei uns wohl, doch da hilft unser Freund der Alkohol. Was sie auch taten, deine Freunde haben dich niemals verraten. Es kommt die Stunde X, was mag auch geschehen, sie werden dir treu zur Seite stehen. Denn unter Freunden, ja, da gibt es festen Halt. Unter Freunden, nein, da wird man niemals alt. Bedrückende Stunden, die gibt es bei uns wohl, doch da hilft unser Freund der Alkohol. Unter Freunden, unter Freunden, unter Freunden, unter Freunden, unter Freunden.